Hallo, hier ist wieder Niemandsland. Hier beginnt eine neue Sendung. Guten Tag, verehrte Hörerinnen und Hörer. Es ist Montag, der 2. Dezember 2019, 13 Uhr am Mittag, mitteleuropäische Zeit. Wir werden uns nun 2 Stunden, wie immer, alle Mühe geben, Ihnen und uns die Welt zu erklären, Ihre Bosheiten, Konflikte und Dummheiten zu verstehen und hier und da ein paar Auswege anzudeuten. Dabei wollen wir Ihnen viel Musik und gute Klänge bieten. Außerdem gibt es Informationen, Hintergründe zu Wirtschaft, Politik, Geschichte und Kultur. Das alles auf Kontrabanda FM 91.4, der freie Radiosender hier in Barcelona. Selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Kontrabanda, Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Willkommen, mein Name ist Detlef Jeskatz. Und ich bediene hier die Technik. Und bin für die Inhalte und alles, was in und um die Sendung herum geschieht, verantwortlich. Wenn Ihnen also irgendetwas nicht gefällt oder nicht passt, dann wenden Sie sich direkt an mich. Und wenn es uns gelingt, auch in dieser Sendung aus dem harten Steinbruch der Wirklichkeit ein paar Funken Zukunftsmusik herauszuschlagen, dann sind wir glücklich. Beginnen möchte ich mit den Aphorismen, mit den gesammelten Aphorismen der Woche aus Harenbergs Geschichtskalender. Wie gleichgültig geht die Natur über unsere Leistungen hinweg? Alfred Wegener. Voltaire hat einmal gesagt: Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Besser kann man Meinungsfreiheit nicht ausdrücken. Keiner, der für eine Lüge geschlagen wurde, hat dadurch die Wahrheit lieben gelernt. Alan Kay. Und Carl Benz hat einmal gesagt: Aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Chauffeuren wird es niemals mehr als 5000 Automobile geben. Unrecht gewinnt oft Rechtscharakter, einfach dadurch, dass es häufig vorkommt. Bertolt Brecht. Alle großen Leute sind zuerst Kinder gewesen, aber wenige von ihnen erinnern sich daran. Antoine de Saint-Exupéry. Und nun sind wir am Montag angelangt, Montag, 2. Dezember. Ich hatte einst ein schönes Vaterland, der Eichenbaum wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, es war ein Traum. Heinrich Heine aus Neue Gedichte. Thank you.

Rings um das Atrium des Florida herum wurden Türen aufgerissen. John Dos Passos, barfuß und in einem karierten Bademantel, warf einen kurzsichtigen Blick in den Flur und zog sich dann wieder in sein Zimmer zurück wie eine Schnecke in ihr Haus. Hemingway, John Furneaux und Virginia Cowles, sie waren bereits angezogen, weil sie heute wegen der Dreharbeiten nach Fuente Dueña fahren wollten, kamen aus ihren Zimmern heraus und liefen Richtung Treppe. Hinter Hemingway kam Martha, die einen Mantel über ihren Schlafanzug gezogen hatte. Ihr blondes Haar war vom Schlafen noch verstrubbelt wie bei einem kleinen Mädchen. Als sie an der Tür von Josie Herbst vorbeikamen, schoss diese mit panischem Gesichtsausdruck und in einem auf die falsche Seite verdrehten Morgenmantel aus ihrem Zimmer. »Wie geht es Ihnen?« fragte Hemingway, aber als sie ihren Mund aufmachte, um zu antworten, brachte sie keinen Ton heraus. Sie atmete nur tief durch und zog sich in ihr Zimmer zurück. Wenige Minuten später tauchte sie wieder auf, zwar angezogen, aber immer noch merklich erschüttert. Es schlugen weitere Granaten ein. Erst dieses reißende Geräusch, dann ein betäubendes Getöse, während immer mehr Hotelgäste die Treppen herunterkamen und sich in der relativen Sicherheit der Lobby im Erdgeschoss versammelten. Dos Passos war da, jetzt gebadet und geduscht, aber immer noch in seinem karierten Bademantel. Claude Coburn, bleich wie Marmor, der einen Kaffeebecher in der Hand hielt, als handle es sich um eine Opfergabe. Und Antoine de Saint-Exupéry in einem grellblauen seidenen Morgenmantel, der am Fuß der Treppe mit einer Schachtel voller Grapefruits stand und jede Frau, die an ihm vorbeilief, fragte, »Voudriez-vous une pamplemousse, Madame?« Irgendjemand goss Kaffee in Coburns Becher. Es wurde Brot gebracht und geröstet. Ein anderer trieb Schokolade auf und reichte sie herum. Hemingway schaute sich prüfend um und verkündete, »Ich habe großes Vertrauen in das Hotel Florida«, was sich als prophetisch herausstellte, denn der Beschuss ließ allmählich nach und hörte dann ganz auf. Und die Mauern standen alle noch. Um 7 stand die Sonne schon recht hoch und die Belegschaft des Hotels fing an, Glasscherben sowie Steine und Verputzstücke zusammenzukehren, die sich von Wänden und Decken gelöst hatten. Carper tauchte auf, wo war er während der Bombardierung gewesen, und fotografierte die Aufräumarbeiten. Hemingway ging nach draußen, um einen Blick auf die Schäden zu werfen, die in der Nachbarschaft entstanden waren. Er kam zurück und gab amüsiert bekannt, der Paramount-Filmpalast auf der anderen Seite der Plaza habe einen Treffer abbekommen, inklusive dem gigantischen Werbeschild für Charlie Chaplins Modern Times. Martha, völlig erschöpft, kündigte an, sie werde wieder ins Bett gehen und weiterschlafen. Und Josie Herbst saß auf einem der Korbstühle in der Lobby und sah zornig und unglücklich aus wie eine nasse Eule. Hemingway fragte sie mitleidig, ob er ihr einen Cognac einschenken sollte, bevor er sich für diesen Tag nach Fuente Dueña aufmachte. Bald wurde allerdings klar, dass Hemingway noch anderes im Sinn hatte als nur einen Drink. Er und Josie und Dos waren seit ihren Pariser Tagen Freunde. Sie hatten zusammen Angelausflüge in Key West unternommen und daher nahm er an, ihr anvertrauen zu können, dass Dos ihm mit seinen Fragen wegen Robles immer mehr auf die Nerven ging. Dos würde sie noch alle in Schwierigkeiten bringen. Es war Krieg. Und dahinter frage man einfach nicht die Motive der Regierung oder erkundige sich nach dem Schicksal von jemandem, der womöglich irgendwelcher Verbrechen verdächtigt wurde. Konnte denn nicht vielleicht Josie mit Dos reden und ihm sagen, er solle endlich den Mund halten? Einen Augenblick lang schien Josie mit einer Entscheidung zu kämpfen. Dann stellte sie ihr Glas auf den Tisch. »Der Mann ist schon tot«, sagte sie. Quintanilla hätte es Dos sagen müssen. Es stellte sich heraus, dass Josie die Informationen unter dem Siegel der Verschwiegenheit in Valencia bekommen hatte. Ihr Informant war ein Funktionär und dieser war wahrscheinlich von jemandem noch weiter oben in der Hierarchie zum Schweigen verpflichtet worden. Vielleicht war Constancia de la Mora diese Funktionärsperson gewesen, die, nachdem sie von Alvarez del Valle unterrichtet wurde, Josie zu einem Gespräch unter Frauen zur Seite genommen hatte. Vielleicht war es aber auch jemand anders. Josie nannte keine Namen. Es schien sie nicht weiter zu befremden, dass ausgerechnet ihr, einer Journalistin, die noch fast nichts veröffentlicht hatte, einer eher unbedeutenden Romanschriftstellerin, einer Frau ohne Einfluss, ein so heikles Geheimnis anvertraut wurde. Sie zog auch nicht in Erwägung, dass ihr Informant oder ihre Informantin es womöglich darauf anlegten, dass sie es weitersagte, sich womöglich gerade darauf verlassen hatten. Denn was würde eine respektable, freundliche Frau, eine alte Freundin sowohl von Dos Passos wie von Hemingway wohl tun, wenn sie mit den Fragen von Dos konfrontiert wurde? Natürlich würde sie alles ausplaudern, vielleicht nicht gerade Dos selbst gegenüber. Das wäre ein zu glatter Vertrauensbruch, aber gegenüber Hemingway, ihrer beider gutem Freund, und sie würde ihn bitten, Dos Passos die Nachricht zu eröffnen. Dann würden es beide wissen und Hemingway wäre derjenige, der mit Doss über das Thema reden musste. Und nun, nachdem er mehrere Wochen lang geduldig von Joris Ivens, Gustav Rekler und anderen darauf vorbereitet worden war, konnte Hemingway seinem Freund die Regierungsposition doch gewiss nachdrücklich vermitteln. Diese Unterhaltung fand nun allerdings nicht am selben Tag statt. Die Dreharbeiten in Fuentidueña mussten weitergehen und abends gingen alle auf ein paar Drinks zu Chicotes. Am nächsten Tag und in den Tagen danach folgten mehrere offizielle Ereignisse fast nahtlos aufeinander. In einer Zeremonie wurde die Integration des zu den internationalen Brigaden gehörenden Bataillons Martinez Barrio in die neue Volksarmee begangen. Dann fand eine Feier zum viermonatigen Bestehen der 14. Internationalen Brigade statt, die hauptsächlich aus französischen und belgischen Soldaten bestand. Miacha, ein korpulenter Mann in Breeches, Stiefeln und einem Koppel mit Schulterriemen, hielt zu beiden Anlässen eine Rede. Bei der Feier der 14. Brigade begann deren Kommandant, Karol Zwierczewski, auch bekannt als General Walter, seine Ansprache in holprigem Spanisch, schaltete dann aber auf Russisch um. Was er sagte, wurde Satz für die Zuhörer übersetzt. Und schließlich gab es für die amerikanischen Journalisten noch eine Einladung zum Mittagessen durch die sowjetischen Militärberater. Das Ganze fand in Aldovea statt, dem ehemaligen Schloss der Herzöge von Tovar, östlich der Stadt in der Nähe von Alcalá de Henares. Maria Teresa León und Rafael Alberti hatten die Zusammenkunft organisiert. Als Dos Passos später im selben Jahr über diese Ereignisse schrieb, verschmolz er sie alle zu einem einzigen und nannte es die Fiesta der 15. Brigade, der Brigade, zu der die amerikanischen Kämpfer des Abraham Lincoln Bataillons gehörten. Er platzierte die Flamenco-Sängerin Niña de los Peines und die Tänzerin Pastora Imperio in die Festivitäten, obwohl er sich sicherlich daran erinnerte, dass diese bei einer Benefizgala in der Woche zuvor aufgetreten waren. Ihm zufolge hatte General Walter einen französischen Offizier als Anführer der Brigade abgelöst, was in zweierlei Hinsicht nicht der Wahrheit entsprach. Wenn er tatsächlich von der 15. Brigade sprach, so wurde diese immer schon und auch weiterhin von Oberst Wladimir Kopitsch, einem jugoslawischen Kommunisten, angeführt. Und an der Spitze der 14. Brigade stand seit deren Bestehen General Walter. Dos Passos war kein nachlässiger Journalist. Vielleicht kombinierte er mehrere Ereignisse schlicht aus Vereinfachungsgründen oder um einen Informanten zu schützen. Vielleicht war sein Gedächtnis oder seine Berichterstattung aber auch aufgrund dessen, was er gerade erfahren hatte, etwas getrübt und ungenau. Denn irgendwann in diesen wenigen Apriltagen erzählte ihm Pepe Quintanilla, dass José Robles Passos nicht auf einen fairen Prozess wartete. Er wartete auf überhaupt nichts mehr. Man hatte ihn erschossen. Ein Grund wurde nicht angegeben. »Wir leben in grausamen Zeiten«, sagte Quintanilla entschuldigend. »Um sie zu überstehen, müssen wir selbst grausam sein.« Jahrzehntelang war der Fall Robles von einem Wirbel von Anschuldigungen umgeben. Er sei Angehöriger der 5. Kolonne gewesen. Er habe seinem faschistischen Bruder geholfen, aus der Zone der Loyalisten in nationalistisches Territorium zu entkommen. Er habe in den literarischen Cafés militärische Geheimnisse ausgeplaudert. Er sei, dieser letzte, schon rein physikalisch unmögliche Hinweis, stammte von Joris Ivens, dabei erwischt worden, wie er Lichtsignale zu den Linien der Faschisten übermittelte, die sich 140 Kilometer entfernt befanden. Vielleicht verwechselte Ivens das Schicksal von Robles mit einer Episode, die sich wenige Monate zuvor in Madrid zugetragen hatte, als ein Lichtstrahl unbemerkt durch einen defekten Verdunklungsvorhang blitzte und einen bewaffneten Angriff auf die Büros der Zeitung El Socialista auslöste. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Robles als Assistent und zeitweiliger Übersetzer von Wladimir Gorev zu viel über das wusste, was die Sowjetunion mit ihrem spanischen Schützling vorhatte, und er hatte zu viele gute Beziehungen und wichtige Freunde, denen er sein Geheimnis hätte weitergeben können. Vielleicht wurde er auch zu einem Kollateralschaden in einem Schlag gegen die GRU, die GRU, und ihren Vorsitzenden Gorev, durchgeführt von der russischen Geheimpolizei, die damals daran arbeitete, ihren Einfluss in Spanien auszuweiten. Gorev hatte man bereits mit dem zum Scheitern verurteilten Auftrag, die loyalistischen Verteidigungslinien zu stärken, nach Bilbao geschickt. Und sein ehemaliger Helfer war zu einer äußerst lästigen Figur geworden. Man weiß nicht, wie viel Dos Passos zuvor schon wusste oder sich zusammenreimen konnte. Sehr viel konnte es nicht gewesen sein. Jedenfalls ergriff ihn fast körperliche Übelkeit, als er hörte, was Quintanilla ihm zu sagen hatte. Immer wieder stellte er sich die letzten Augenblicke im Leben seines Freundes vor. Sie drücken dir eine Zigarette in die Hand und du gehst hinaus auf den Hof, wo du 6 Männern gegenüberstehst, die du nie zuvor gesehen hast. Sie nehmen dich ins Visier. Sie warten auf den Befehl. Sie drücken ab. Da half es nichts, dass Hemingway, dem nicht klar war, dass Doss bereits Bescheid wusste, ihm während des Mittagessens mit den Russen in Aldeia den Hieb noch einmal versetzte. Josie Herbst, die die beiden Männer von der anderen Seite des Tisches beobachtete, sah, wie Doss Passos Miene erstarrte. Sie dachte, es sei der Schock, aber wahrscheinlich war es eher Fassungslosigkeit, gefolgt von aufkeimendem Verdacht. Wie zum Teufel konnte Hemingway das wissen? Dann musterte er die russischen Militärberater und ihre spanischen Kollegen, mit denen Hemingway ja offenbar auf vertrautem Fuß stand. Haben sie es ihm gesagt? Wussten sie alle Bescheid? Es änderte nichts an Doss Gefühlen, dass Hemingway andeutete, Robles sei wahrscheinlich ein Verräter gewesen und habe bekommen, was er verdiente. Und selbst wenn das nicht stimmen sollte, befand man sich eben im Krieg und musste sich dem anpassen, was von der Führung vorgegeben wurde. Am Abend des 24. April war Dos Passos sichtlich aufgewühlt. Obwohl er, wie er später versicherte, eine herzzerreißende Bewunderung für die einfachen Leute von Madrid empfand, war er nun überzeugt, dass Moskau-treue Hardliner sich deren Sache zu eigen gemacht hatten. Dass die Partei sich in das Gehäuse der Republik hineingearbeitet hat und sie von innen aufzehrt, ähnlich wie ein Seestern eine Auster frisst. Er hatte zwar einer Live-Sendung zugestimmt, die an diesem Abend in den USA ausgestrahlt werden sollte, die anderen Teilnehmer waren Josie Herbst, Hemingway, Joris Ivens, ein loyalistischer katholischer Priester namens Leocadio Lobo, der verwundete Befehlshaber des Lincoln-Bataillons Robert Merriman und merkwürdigerweise auch Sidney Franklin. Aber jetzt bedauerte er seinen Entschluss. Was konnte er denn noch sagen? Wir leben in grausamen Zeiten, wir müssen selbst grausam sein? Das würde den Sympathisanten der Loyalisten in Washington und New York nicht gefallen, die damit rechneten, dass sich unter den Zuhörern potenzielle Spendenbeschaffer fanden. Es war kein Wunder, dass Robert Merrimans Frau, als sich die Gesprächsteilnehmer aus dem Hotel Florida in Hemingways Zimmer zu Aufwärmcocktails trafen, Dos Passos als wischiwaschi und eingeschüchtert empfand, wohingegen der großspurige, selbstbewusste Hemingway, der von seinem Platz aus eine Rede schwang, wusste, um was es im Krieg geht, und einem durch seine Ausstrahlung deutlich vermittelte, auf wessen Seite er stand. Er stand auf der Seite der Männer der Tat, solchen Männern, wie zum Beispiel der stattliche Merriman einer war. Sohn eines Försters, ein Mann mit markantem Kiefer, einem Abschluss in Volkswirtschaft und einer Schulterwunde aus der Schlacht von Jarama. Dos Passos schaffte es, die Cocktailrunde und die Radiosendung, die von Hemingway und dem reichlich ahnungslosen Franklin moderiert wurde, zu überstehen. Gegen Ende war es jedoch, wie Marion Merriman bemerkte, überdeutlich, dass er nur noch weg wollte. Am nächsten Tag schaute er zunächst noch einmal in der Telefonica vorbei, um für Barrea die Taschenbuchausgaben seiner Werke aus dem Verlag Tauchnitz zu signieren. Dann ließ er Madrid hinter sich, fuhr vorbei an den sonntäglichen Flaneuren auf dem Paseo de la Castellana und dem mittlerweile geschlossenen Café gegenüber des Postamts, wo er an Sommerabenden bis spät in die Nacht zu sitzen pflegte, im Gespräch mit Freunden, von denen einige noch gar nicht lange tot sind. Joris Ivens reiste am gleichen Tag unabhängig von Dos Passos ab. Und als er in Valencia angekommen war, schrieb er an Hemingway einen sorgfältig formulierten Brief. Dos Passos, so seine Worte, ist hier in derselben Sache unterwegs wie in Madrid. Es ist schwierig. Del Bayo hat mit mir darüber gesprochen. Hoffe, Dos wird einsehen, was ein Mann und Genosse in diesen schwierigen, ernsten Kriegszeiten zu tun hat. Zwischen den Zeilen gab Ivens zu verstehen, dass Hemingway dieser Einsicht zweifellos fähig war. Daher sei ihm daran gelegen, dass nicht Dos, sondern er, Hemingway, den Text für den Begleitkommentar zu »The Spanish Earth« verfasste, womit sich Dos offenbar schon einverstanden erklärt hatte. Aha, fügte Ivens hinzu. Außerdem fragte Ivens, ob Hemingway einen Artikel schreiben könne über die herausragende und humane Funktion eines Politkommissars an der Front. Als Belohnung für Hemingways Engagement versprach Ivens, »Du wirst die Front erleben, Genosse.« Nicht wegen Ersetzen, auch nicht wegen eingesammelten Verbrechen. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 142. Literaturhinweis. Ich verlas einen Ausschnitt aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Originalausgabe Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Im Original erschienen 2014 im Verlag Farrar, Straus und Giraud in New York. Armut macht das Leben süß, süß-sauer wie ein Abschiedskuss und bitter wie Medizin. Die Krise hat mich in der Hand und fuhr mich beinahe an die Wand. Nur fehlte mir das Benzin. Mein Portemonnaie ist immer leer. Doch irgendwo krieg ich zu essen her. Ich bin ein Meister der Improvisation. Freie Kunst, ich glaube nicht ans Geld, ich glaub an uns und unsere kreative Depression. Mein Leben ist ein Skigebiet. Im Slalom fahr ich durch die Welt. Ich suche Liebe, auch ohne Geld, und singe dir dieses Lied. Gerichtsvollzieher sind gekommen. Sie haben alles mitgenommen. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Liebe Grüße aus Berlin, einen tollen Tag euch. An alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Und schicke euch ganz viel Sonnenschein und positive Laune. Ade und tschüss. Thank you. Seit vielen Jahrzehnten befindet sich die Menschheit im Krieg mit dem Planeten und der Planet schlägt zurück. Die letzten 5 Jahre waren die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Meeresspiegel ist der höchste in der menschlichen Geschichte. Die Polkappen schmelzen schneller als je zuvor und die Ozeane versauern mit all den Folgen, die das hat. Die biologische Vielfalt an Land und im Meer ist schwerst bedroht. Klimabezogene Naturkatastrophen werden häufiger, tödlicher, zerstörerischer, mit wachsenden humanitären und finanziellen Kosten. Die Dürre schreitet mit alarmierender Geschwindigkeit voran und zerstört menschliche Habitate, gefährdet die Lebensmittelsicherheit. In einem Wort, der Klimawandel ist nicht mehr ein langfristiges Problem. Wir sind jetzt mit einer globalen Klimakrise konfrontiert. Der Punkt, ab dem es kein Zurück mehr gibt, ist in Sichtweite. Sie hören die Stimme von Antonio Guterres zu den Zielen und Möglichkeiten der UN-Klimakonferenz in Madrid vom heutigen 2. Dezember. Es ist Montag, 2019, 2. Dezember. Der Krieg gegen die Natur muss aufhören und wir wissen, dass das möglich ist. Die Wissenschaft hat uns Wege gezeigt, wie dies möglich ist. Nach Angaben des Weltklimarates müssen wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen, CO2-Neutralität bis 2050 erreichen und die Treibhausgasemissionen um 45% reduzieren vom Stand 2010 angemessen bis 2030. Aber reden wir Klartext, bis jetzt sind unsere Bemühungen zum Erreichen dieser Ziele absolut unzureichend gewesen. Selbst die in Paris eingegangenen Verpflichtungen würden immer noch zu einem Temperaturanstieg um rund 3 Grad Celsius führen. Viele Länder erreichen aber nicht mal diese Ziele. Die Wissenschaft sagt uns aber auch, dass der Weg zum 1,5-Grad-Ziel immer noch möglich ist. Das Ziel ist erreichbar. Die dafür notwendigen Technologien stehen bereits zur Verfügung. Woran es mangelt, ist der politische Wille. Der politische Wille, CO2 zu bepreisen. Der politische Wille, Subventionierung fossiler Brennstoffe zu fördern. Der politische Wille, den Bau von Kohlekraftwerken ab 2020 zu stoppen. Der politische Wille, die Besteuerung von Einkommen zu CO2 zu verschieben, also die Umweltverschmutzung zu besteuern, statt die Menschen. Wir müssen einfach aufhören zu graben und zu bohren und stattdessen die großen Möglichkeiten nutzen, die erneuerbare Energien und naturbasierte Lösungen uns bieten. In den entscheidenden 12 Monaten, die vor uns liegen, ist es ganz wesentlich, dass wir ehrgeizigere nationale Verpflichtungen erreichen, insbesondere von den Hauptverursachern des Klimawandels, um sofort die Treibhausgasemissionen zu verringern. Ja, besser hätte es Greta Thunberg eigentlich auch nicht sagen können, nur unser Generalsekretär Antonio Guterres ist Teil dieser unglaublich nutzlosen Klimakonferenzmaschine. Wie gesagt, am heutigen Montag hat also die UN-Klimakonferenz in Madrid begonnen. Sie sollte ja ursprünglich in Chile stattfinden, in Santiago, nur das hat nicht geklappt wegen der dortigen Unruhen und Proteste. Die Gipfel sind inzwischen Teil des Problems, nicht der Lösung. Man sollte sie meiden. Hoffnung, Hybris oder Heuchelei. Time to act ist das Motto für die 25. UN-Klimakonferenz, COP, die am heutigen Montag in Madrid beginnt. Da ist vieles ungewiss, aber eines sicher. Gehandelt im Sinne des Klimaschutzes wird kaum. Das war auch schon so beim Aktionsgipfel, den die UNO im September in New York ausrichtete. Da passierte alles, nur keine Aktion. Dafür sind Klimagipfel auch nicht da. Auf ihnen werden mit großem Aufwand Interessen ausgelotet, Deals angeboten, Ziele formuliert, Regeln beschlossen. Das ist noch kein Klimaschutz, sondern im besten Fall eine Vorbedingung. Aber die Konferenzen schaden inzwischen mehr, als sie nutzen. Sie verbreiten schlechte Stimmung und hinterlassen den Eindruck, Klimaschutz sei wahnsinnig kompliziert und anstrengend. Seit 25 Jahren wird zu dem Thema getagt. Seit 25 Jahren steigen die CO2-Emissionen. Und das Schlimmste: Die Konferenzen erwecken den Eindruck, wir seien auf dem richtigen Weg. Schaut man in die Berichte der UNO oder der Wissenschaft zu dem Thema, zeigt sich das Gegenteil. Es gab eine Zeit, da reichte es aus, dass der UN-Prozess sich weiterschleppte, um Regeln für globalen Klimaschutz aufzustellen. Diese Zeit ist vorbei. Wir wissen genug, wir haben seit dem Pariser Abkommen von 2015 die wichtigsten Vorgaben. Jetzt sollten wir unsere Zeit nicht mehr mit Treffen vergeuden, auf denen Handeln gefordert wird, sondern wir sollten wirklich handeln und nicht nur Handeln fordern. Dafür wird es weiter globale Koordination und Kooperation brauchen, auch regelmäßige Konferenzen. Aber diese Treffen müssten aus dem engen Panzer der Nationalstaaten ausbrechen, der die UNO ausmacht und dadurch echte Aktion verhindert. Nötig ist ein Ort, an dem nicht, wie bisher, die Bedenkenträger und Bremser den Widerstand gegen Klimapolitik organisieren. Wenn selbst Angela Merkel die Personifizierung des weiter so von Disruption in der Klimapolitik spricht, dann ist klar, wir müssen alle raus aus der Komfortzone, in der auf den COPs Handeln simuliert wird. Deshalb sollten die Umweltgruppen, Experten aus den Thinktanks, die Medien, die Universitäten, die Vertreterinnen von Städten und Gemeinden, alle, die den COPs den Anschein von Relevanz verleihen, diese Treffen boykottieren, bis die weltweiten Emissionen sinken. Sie sollten sich stattdessen regelmäßig treffen, um mit Lust und Gewinn an verbindlichen Problemlösungen zu arbeiten. Denn Climate Action kommt von unten. Ein solches Treffen könnte alle Akteure versammeln, die nachweislich 1 Million Tonnen CO2 im vergangenen Jahr eingespart haben. Die dürften vor dem globalen Publikum ihre Erfolgsgeschichten erzählen. Erfinderinnen und Tüftler könnten sich mit denen kurzschließen, die ihr Geld sinnvoll investieren wollen. Es gäbe Foren für Technik-Nerds, für erfolgreiche Strategien zum Geldverdienen, für die effektive Förderung von ökosozialer Entwicklung im globalen Süden, jenseits von der sogenannten Entwicklungshilfe, zum zivilen Widerstand gegen fossile Projekte. Politikern wäre der Auftritt verwehrt, wohl aber dürften Aufsichtsbehörden über Regulierungen, technische Standards, die Wirkungen von CO2-Steuern oder die richtigen Subventionen sprechen. Um der totalen Beliebigkeit zu entgehen, dürfte nur wiederkommen, wer im nächsten Jahr wieder 1 Million Tonnen CO2 vermieden hat oder gern auch 1 Milliarde. Diese Bilanz der Teilnehmer müsste am Beginn des Treffens öffentlich gemacht werden. So kürt man Klimahelden als Vorbilder. All das müsste begleitet werden von einer Lust auf ein sauberes Morgen, auf Lösungen und nicht auf Probleme. Das Essen müsste gut, die Location angenehm sein, Love, Peace und Climate Action. Schon vor einem Jahrzehnt hat der ehemalige Chef des US-Klimasekretariats Ivo de Boer gefordert, der Klimaprozess müsse von einem House of Pain zu einem House of Gain werden, also von einer Schmerzensbude zu einem Gewinnergebäude. Dafür ist es allerhöchste Zeit. Wir können nicht noch ein Jahrzehnt vergeuden. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Ich denke, dass wir auf dieser Mission alles richtig gemacht haben. Wir haben uns an das Seerecht gehalten. Also diese Diskussion, soll man retten oder nicht? Diese Frage stellt sich überhaupt gar nicht. Für den Fall, den wir nicht erwarten, dass eine Anklage zustande kommt, dann werde ich mich der selbstverständlich stellen, weil ich natürlich dafür danke. Wir haben pink hair, purple hair. Wir haben Tattoos, Dreadlocks. We got white girls, black girls, and everything in between. Straight girls, gay girls. Hey! I couldn't be more proud to be a co-captain with Carly and Alex with this team. It's my absolute honor to lead this team out on the field. There's no other place that I would rather be. Selbstverständlich stellen, weil ich natürlich mit einem Freispruch spätestens beim Gerichtsverfahren rechne. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity Ja, wer sich mit der Klimakrise beschäftigt, der braucht starke Nerven. Erst in dieser Woche kamen wieder neue schlechte Nachrichten, eine nach der anderen. Die weltweiten Emissionen von Treibhausgasen mit 55 Milliarden Tonnen, so hoch wie noch nie. Die Entfernung zu den Zielen des Pariser Abkommens riesig. Die Erwärmung auch in Deutschland mit neuen Hitzerekorden und Tausenden von Todesopfern. Heute, am Montag, dem 2. Dezember 2019, hat in Madrid die nächste UN-Klimakonferenz, COP, begonnen. Aber zu einer schnellen Reduktion der CO2-Emissionen wird auch sie kaum führen. Seit es Klimakonferenzen gibt, seit 25 Jahren, Achtung, steigen und steigen die Emissionen. Ob es da einen Zusammenhang gibt, 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden debattieren und unzufrieden wieder nach Hause fahren. Ja. Dabei lohnt es sich nicht, in der Hoffnungslosigkeit zu versinken. Denn es gibt Lösungen für die Klimakrise. Selbst das schärfere Ziel des Pariser Klimavertrags, die Erderhitzung bis 2100 bei 1,5 Grad zu halten, sei noch machbar, das sagt Daniela Jakob, Klimawissenschaftlerin und Chefin des Climate Service Center in Hamburg. Es gibt keinen physikalischen Grund, keinen chemischen, keinen technologischen, keinen finanziellen, keinen kulturellen Grund, die Temperatur nicht dort zu begrenzen. Was fehle, sagt Jakob, sei der politische Wille. Und hiermit sage ich guten Tag Werner, der ist gerade ins Studio gekommen. Hallo, wie geht's? Guten Tag. Ja, der politische Wille fehlt natürlich, da hat er völlig recht, aber dann, wenn das so ist, ist halt die nächste Frage, warum fehlt der? Was sind die Gründe dafür? Naja gut, aber jedenfalls, hier wird halt wieder sehr viel klar an diesem Thema da. Prima Klima. Tja, also diese Klimakonferenz der UN, die jetzt heute anfängt und ganze zwei Wochen dauern, sollte ja ursprünglich in Chile stattfinden, aber dort ist es die Bevölkerung auf der Straße und es ging dann deshalb nicht. Und dann wurde jetzt der Vorsitz von dieser Konferenz offiziell der chilenischen Regierung übergeben. Von wem? Vom Präsidenten der letzten Klimakonferenz in Katowice letztes Jahr. Und dieser Mensch, ich weiß seinen Namen jetzt gar nicht, der hat also die Gelegenheit gleich wahrgenommen, um die erste Dummheit und die erste Lüge herauszubringen. Und er hat gesagt, es hat sich viel geändert seit vergangenem Jahr. Ja. Was sagen wir dazu? Und eine Scheiße, wie die Spanier sagen würden. Y una mierda. Ne? Nichts hat sich geändert, im Gegenteil, alles ist noch schlimmer geworden und hat sich noch mehr verschärft. Du hast es ja gerade gesagt, da mit dem neuen Rekord vom Kohlendioxidausstoß, höher denn je. Tja, und geht die Welt jetzt unter oder nicht? Kommt drauf an, was man versteht unter Weltuntergang. Der Planet Erde, also diese Erdkugel da, die wird weiter da sein und weiter im Weltall da herumkreisen. Und wenn aber die Spezie Mensch dann nicht mehr auf dieser Erdkugel lebt, dann ist die halt doch untergegangen, die Welt, für uns wenigstens. Also im Moment wird kalkuliert und hochgerechnet, um wie viel Grad Celsius sich die Erde noch mehr erwärmen kann, wenn die Menschheit überleben will. Und dann heißt es so, nur wenn die Erdtemperatur steigt, nur um 1,5 oder bis 2 Grad, da könnte sich auch der menschliche Organismus noch anpassen und so. Bis 2,5 Grad mehr vielleicht auch noch, aber also abgesehen davon, dass natürlich Naturkatastrophen, Meeresspiegel steigt, Wirbelstürme und so, alles das geht natürlich weiter noch. Und dann sagt man, wenn es 3 Grad Celsius sind, wo die Erdtemperatur ansteigt, dann beginnt das Sterben. Und ab 4 Grad das große Sterben. Also das ist, was wir vor uns haben. Und halt, seit Jahrzehnten weiß man, was los ist, was passiert. Jedes Jahr weiß man noch mehr, es gibt noch mehr Analysen und Details. Und warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Es geht alles gerade so weiter wie seither. Auf der einen Seite die schönen Worte der Politiker, bei vielen Politikern wie Trump oder Bolsonaro, da sind es ja noch nicht mal mehr schöne Worte. Immer vor und während und nach den Klimakonferenzen. Und wir sind ja nur ein Land und außerdem sind wir noch ein kleines Land. Wir alleine, das, was wir produzieren, ist ja bedeutungslos. Und die großen Verschmutzer sind China, USA, Indien. Also jeder versteckt sich hinter dem anderen. Und bei uns, wir sind natürlich genauso schuld, nicht nur die Politiker. Also erstens sind wir schuld, weil wir diese wählen. Und zweitens dann aber auch, weil im Prinzip handeln wir als Individuen ja auch gleich. Also warum soll ich Müll trennen, wenn ich das mache? Das merkt man ja überhaupt nicht. Das müssten alle machen, also solche Argumente. Oder du bist zwar für Mülltrennung und solche Geschichten, jetzt siehst du aber gerade keinen Plastikcontainer auf der Straße, dann schmeißt es halt den Restmüll. Und alle natürlich, das ist vielleicht das Hauptding dabei, alle sitzen jetzt in den Stadtlöchern schon wieder vorm Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, sinnlose Geschenke kaufen zu Weihnachten oder zum Geburtstag, jetzt gerade diese Black Friday Hysterie, und das ist der Hauptgrund, wo wir eben genauso schuldig sind wie die Politiker. Unser Konsumismus, Reisen, Singapur oder weiß der Teufel wohin oder Feuerland, also das muss man doch schon mindestens ein oder gar zweimal im Jahr machen. Das ist die eigentliche Herausforderung, denke ich. Einfach anfangen, jeder Einzelne mit Umdenken und aufhören, Sachen zu kaufen und dumm zu konsumieren. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Wenn ihr den letzten Baum zerstört, dem letzten Fluss die Klarheit nehmt, den letzten Wilden hart bekehrt, der letzte Vogel nicht mehr singt, die letzte Straße angekommen, der letzte Wald zum Parkplatz wird, der letzte Krieg endlich gewonnen, der letzte Strand mit Öl verschmiert. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Wenn ihr den letzten Fisch gefangen, die letzte Erde aufgeteilt, die letzte Bombe hochgegangen, die letzten Ernten sind verseucht, die letzte Mutter kinderlied, der letzte Mensch durch Folter stirbt, der letzte Gott den Segen gibt, der letzte Hitler für sich wird. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Wenn das letzte Meer voll Abfall ist, die letzte Erde ausgehöhlt, der letzte Tanker langsam bricht, das letzte Paradies zerstört, die letzte Menschlichkeit besiegt, das letzte Hochhaus hoch genug, die letzte Lüge Beifall bringt, die letzte Blume fault im Wind. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Werdet ihr erst dann einsehen, dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt, welch Menge ihr auch nennt. Niemandsland 91,4 FM auf Contrabanda in Barcelona. Ein nicht sehr warmer, aber auch nicht sehr kalter Herbstmittag hier im Zentrum einer großen Stadt. Das Klima ist immer wärmer geworden, das wissen wir. Und wir jammern und meckern und informieren seit Jahren, wie schlecht alles ist. Die Taz bringt Lösungen. Die Taz, die Tageszeitung, die hat in einer sehr groß aufgemachten Reportage 8 Lösungsvorschläge angeboten. Die werde ich einmal andeuten. Wir können das nicht alles vorlesen bzw. besprechen. Das ist alles sehr lang, aber ich fordere und lade meine Hörerinnen und Hörer ein, auf diese Seite zu gehen und sich da sehr gut zu informieren. Es lohnt sich. Es geht also um den politischen Willen. Damit dieser Wille, die Klimaziele zu erreichen, zwischen dem kleinmütigen Klimapaket der Bundesregierung, wir schaffen das, Merkel, und den apokalyptischen Visionen der Zukunft nicht zerrieben wird, gibt die Taz einen Überblick über mögliche Wege aus der Krise. Hilft es, Bäume zu pflanzen? Warum bauen wir nicht überall Windräder? Und was hat mein Fleischkonsum mit dem Klima zu tun? Diese Fragen werden hier konkret und sehr wissend beantwortet. Wer die vielen Ideen auf Umsetzbarkeit abklopft, wird sich wundern. Es geht viel mehr, als oft behauptet wird. Aber dafür braucht es eine große gemeinsame Anstrengung, die sich in vielen kleinen Veränderungen zeigt. Es gibt keinen einfachen Hebel, den jemand umlegen kann, während alles so weiterläuft und alle so weiterlaufen wie bisher. Veränderung muss erfunden, erdacht, erbaut und erkämpft werden. Hier sind ein paar Ideen dazu und was von ihnen zu halten ist. Es sind insgesamt 8. Ich versuche mal ein paar zumindest anzureißen. Es geht um CO2. Das sollte man im Endlager wegsperren. Die Idee ist die, das Klimagas Kohlendioxid kann isoliert und aufgefangen werden, um es unter der Erde zu speichern. Das Vorhaben geht so. Carbon Capture and Storage. CCS ist das Verfahren, mit dem ein Endlager für CO2 gefunden werden soll. Aus Kraftwerken, Industrieanlagen und Ölquellen wird das Gas abgesondert und in alte Gaslagerschichten unter der Erde verpresst. Weltweite Versuchsprojekte, auch in Deutschland, zeigen, dass das CO2 zumindest mittelfristig sicher eingeschlossen werden kann. Es geht viel mehr, als oft behauptet wird. Aber dafür braucht es eine große gemeinsame Anstrengung, die sich in vielen kleinen Veränderungen zeigt. Die Realität ist so, auch wenn in alten Gasspeichern überall auf der Welt angeblich riesige Volumen zur Verfügung stehen, um das Klimagas zu speichern, bisher gibt es praktisch nur Versuchsanlagen und kaum ein Vorhaben, das sich wirtschaftlich trägt. Ein globaler CO2-Preis könnte das ändern. Der Widerstand in der Bevölkerung und bei Umweltverbänden ist allerdings in manchen Gegenden groß. In Deutschland ist CCS derzeit gesetzlich nicht machbar. Viele Anwohner fürchten, dass die Lagerstätten Lecks bekommen und diese Technik eine Ausrede wäre, weiter Kohle, Öl und Gase zu verbrennen. Allerdings rechnen inzwischen praktisch alle Klimamodelle für 1,5 und 2 Grad mit CCS in irgendeiner Form. Eine weitere Idee ist, CO2 im Boden zu speichern, dann kein Fleisch mehr essen. Kommen wir noch zu diesem Punkt. Kein Fleisch mehr essen. Die Idee ist, eine fleischlose Diät und weniger Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren den CO2-Fußabdruck, so heißt das offiziell. Das Vorhaben ist so. Experten für Ernährung, Klimaforscherinnen und Vertreter von Tierrechten plädieren dafür, mehr Obst und Gemüse und dafür weniger Fleisch zu essen. Das ist nicht nur gesünder, sondern senkt auch die Emissionen. Denn vor allem Wiederkäuer wie Rinder und Schafe belasten die Atmosphäre durch das Methan aus ihrer Verdauung. Also die Rinderfürze, die Gülle der Viehzucht wird zum Treibhausgas Lachgas. Diese Emissionen sind in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Insgesamt trägt die Landwirtschaft durch Tierhaltung und die Nutzung fossiler Brennstoffe in Produkten und Transport weltweit knapp ein Viertel zu den menschengemachten Klimagasen bei. Interessant. Die Realität, weniger Fleisch und Milchprodukte machen tatsächlich einen großen Unterschied, hat der Weltklimarat IPCC errechnet. 0,7 bis 8 Milliarden Tonnen Kohlendioxid könnte 2050 durch eine andere Ernährung eingespart werden. Dazu käme noch, dass eine riesige Fläche für Gemüseanbau oder Aufforstung frei würde. Mehrere Millionen Quadratkilometer, also ein Mehrfaches der Fläche Deutschlands, ca. 350.000 Quadratkilometer. Immerhin entstehen allein durch Verlust und Verschwendung von Lebensmitteln laut IPCC fast 10% aller menschengemachten Klimagase. Außerdem könnte eine gesündere Ernährung mit weniger Zucker, weniger Fleisch und mehr Bewegung hunderte Millionen Diabeteserkrankungen verhindern und in den Gesundheitssystemen viel Geld einsparen. Die aktuellen Trends sind allerdings gegenläufig. Während in den Industrienationen der Verbrauch von Fleisch- und Molkereiprodukten stagniert, nimmt der Fleischhunger besonders in Asien und im südlichen Afrika zu. Weltweit hat sich die Fleischproduktion seit den 1960er Jahren mindestens vervierfacht. Die UN-Landwirtschaftsbehörde FAO erwartet, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch, größtenteils Geflügel, bis 2025 um 1,3 Kilogramm auf 35 Kilogramm Fleisch ansteigt. Dann werden in diesem großen, umfangreichen Taz-Bericht noch weitere Themen angesprochen, zum Beispiel Bäume pflanzen und CO2 binden. Auch eine interessante Idee. Bäume und andere Pflanzen, das weiß man, binden Kohlenstoff. Je mehr, desto besser. Das Vorhaben ist dies. Aufforstung von Bäumen wird dazu in vielen Ländern, wie in Äthiopien und privaten Projekten wie bei Plant for the Planet, eine optimale Idee gegen den Klimawandel gepriesen. Und in der Tat ist mehr Holz meist eine gute Idee. Ein ökologisch intakter Wald produziert Sauerstoff, sichert das Erdreich, reinigt das Wasser, bietet Lebensraum für eine Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und liefert Millionen von Menschen Nahrung, Schutz und Rohstoffe. Eine Studie der ETH Zürich prognostizierte, dass weltweit auf einer Fläche von knapp 1 Milliarde Hektar, der Fläche der USA, neuer Wald gepflanzt werden könnte. Die neuen Bäume könnten 2/3 des gesamten CO2 binden, das die Menschheit seit der Industrialisierung in die Luft geblasen hat. Aber auch hier gibt es wieder eine Realität, die sagt, weltweit nimmt die Waldfläche zu, allerdings an den falschen Orten. Der besonders artenreiche und fürs Weltklima wichtige tropische Regenwald wird immer weiter zerstört. Am Amazonas hat die Entwaldung unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro das höchste Niveau seit 10 Jahren erreicht. In den gemäßigten Breiten und im Norden wiederum dehnen sich die Waldgebiete auch durch den Klimawandel aus. Der optimistischen ETH-Studie zum Wald haben inzwischen andere Wissenschaftler widersprochen. Sie überschätze, das Speicherpotenzial neuer Waldflächen um das Fünffache und unterschätze die Böden. Auch tragen mehr Bäume in den arktischen Gebieten eher zur Erderwärmung bei, statt sie zu bremsen, weil sie verhindern, dass während der langen Wintermonate die Sonnenstrahlung durch die weiße Schneebedeckung reflektiert wird. Ich nenne nur noch die Stichpunkte für die anderen Punkte. Das CO2 nicht mehr subventionieren ist eine weitere Idee, um mit dem Klimawandel Schluss zu machen. Dann Wind- und Sonnenenergie nutzen. Auch hier gibt es ganz tolle Ideen für grünen Strom aus Wind und Sonne, der inzwischen sehr billig ist, manchmal sogar gratis. Und er könnte natürlich die fossilen Energien, vor allem die Kohle, preislich abhängen. Kein Problem. Zertifikate handeln. Ein globaler Handel mit CO2-Zertifikaten, wie es ihn in der EU seit 2005 gibt, könnte die Emissionen senken und die Finanzen der Staaten aufbessern. Und die letzte Maßnahme sind, Achtung, das klingt sehr interessant, ist aber eine ökologische Maßnahme. Frauen und ihre Rechte stärken. Die Idee, für praktischen und effektiven Klimaschutz müssen wir das Wissen und die Fähigkeiten der Frauen entfesseln. Das sagte im September 2019 Vaishali Sinha vom indischen Ökostromkonzern Renew Power beim Weltwirtschaftsforum. Interessante Idee. Studien zur Entwicklungspolitik zeigen, wenn Frauen mehr Bildung und Rechte bekommen, bringt das die Gesellschaft voran. Denn Frauen, die oft einen großen Teil der Familienarbeit machen, planen sorgfältiger, zahlen Kredite besser zurück, verteilen Einkommen gerechter und sorgen mehr für nachhaltige und soziale Investitionen als Männer. Die gehen nämlich in die Kneipe, Fußball gucken, verbraten das Haushaltsgeld, gehen dann ins Casino und zu anrüchigen Etablissements und so weiter. Unter den UN-Entwicklungszielen zur Nachhaltigkeit gilt die Geschlechtergerechtigkeit als zentral, weil sonst viele andere Ziele nicht zu erreichen sind. Bildung, Bekämpfung der Armut, bessere Gesundheit, aber eben auch Klimaschutz. Die Hoffnung, mehr Landrechte für Frauen, sorgen für bessere Ernährung, Gesundheit und mehr Widerstandskraft in der Bevölkerung bei Dürren und Hochwassern. Dezentrale erneuerbare Energien sorgen in ländlichen Gegenden für Licht, damit Mädchen auch abends lernen können. Für Pumpen, damit sie nicht mehr stundenlang Wasser holen müssen und für bessere Luft in den Häusern, wo sonst mit Holz und Kohle geheizt wird, was zu Lungenkrankheiten führt. Ja, zu diesen Lösungen, die Taz da anbietet, kann man eigentlich nur mit den Ohren schlackern und mit dem Kopf nicken und sagen, ja, völlig korrekt. Nur, es war ja oft konjunktiv dabei, ne? So, man sollte, man müsste und wir werden was tun müssen und alles könnte ja auch anders sein, ja, das stimmt, ja, aber es geht halt gerade darum, warum ist nichts passiert, ne? Und dahinter steckt eben dieser, wie soll man sagen, diese Filz, diese Mafia zwischen Politik und der realen Macht in der Gesellschaft, nämlich den großen Firmen. Und da müsste man ansetzen, ja, die gegen die brutale Realität habe ich heute wieder gesehen. Ich kaufe mir normalerweise das El Periódico, heißt die Zeitung hier. Und von außen sieht es aus wie immer. Ja, oben drüber Periódico, die Nummer 2, heute ist der 2. Dezember. Aber etwas ist komisch. Das ganze Titelbild ist so bläulich unterlegt. Aha. Und dann schlägst du weiter auf. Schleichwerbung. Und dann schlägst du weiter auf und dann kommt nochmal das eigentliche, das richtige Titelbild. Ja. Mhm. Und jetzt, wer hat diesen Umschlag bezahlt? Also die letzte Seite natürlich genau gleich. Endesa. Der Stromkonzern. Genau. Und verkaufen sich dabei dieser Propaganda-Aktion als die Umweltschützer überhaupt. Ja? Das nennt man ja Greenwashing. Ja. Das berühmte Greenwashing der Großkonzerne und Lobbyisten. Genauso wie dieser rechte Bürgermeister in Madrid, der vor kurzem vor der Presse behauptet hat, Madrid hätte den Titel von Green City. Und dann haben die Journalisten dann darauf hingewiesen, dass Green City sich zu nennen ganz bestimmten Bedingungen und Kriterien unterliegt und dass natürlich Madrid da überhaupt nicht dabei ist. Im Gegenteil, schon wegen Umweltverschmutzung und so, Kontamination. Und was die Vorgängerin da noch geschafft hatte, vom Bürgermeister, diese Manuela Carmena, die wurde dann abserviert bei der letzten Wahl und die hatte eingeführt im Zentrum von Madrid, so restringiert die Geschwindigkeit zu haben oder gar nicht mehr fahren zu dürfen und so. Nachgewiesenermaßen ist die Kontamination wesentlich zurückgegangen und der neue Bürgermeister von der PP, eine seiner ersten Maßnahmen, das wieder rückgängig zu machen. Ja, und dieser Typ sitzt jetzt da in Madrid und will natürlich jetzt diese Klimakonferenz benutzen, um sich wieder sauber zu waschen. Ja. Und dann, wo er dann kritisiert wurde wegen seiner Aussage mit Green City, hat er dann versucht, das wieder hinzubiegen hinterher und hat dann gesagt, ja, aber Madrid hat doch sehr viel mehr Bäume als andere Städte. So ein Typ ist das. Ja, mit diesen Dummköpfen muss sich die Menschheit auseinandersetzen, bei allem, aber besonders jetzt bei dem Klimaschutz, denn es geht darum, die Bolsonaros, die Trumps, die Klimahasser, die Klimaleugner, die Umweltkatastrophenleugner, diese Leute, die oft reine Lobbyisten von Großindustrie und von Konzernen sind, die nichts anderes vorhaben, als den Planeten immer weiter auszubeuten und die Naturschätze abzuschleppen. Mit diesen Leuten muss man sich rumschlagen. Und diese Leute repräsentieren natürlich ein System, das wir Kapitalismus nennen. Heute sagt man ja, ja, Marktwirtschaft oder ja neoliberales Wirtschaften, aber es ist ein knallharter Kaputtmacher-Kapitalismus, der brutal vorgeht und der einfach nicht zu stoppen ist, wenn man ihm nicht auf die Finger haut. Die zwei Namen, die du gerade gesagt hast, Bolsonaro, Trump als Hauptvertreter dieser Richtung, also diese Klimaleugner, wie andere den Holocaust leugnen. Und diese Leute gibt's ja hier in Spanien auch, in Deutschland wahrscheinlich mehr bei der AfD angesiedelt. Also ist diese, was ich vorher gesagt habe, Filz, Mafia, ne, zwischen Wirtschaft und Politik. Da haben wir ja dieses bekannte Beispiel der Drehtüren, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, ne? Diese Puertas Giratorias. Ne? Also die Leute gehen von der Politik in die Privatindustrie, sie kommen aus der Privatindustrie, gehen in die Politik. Und da sollen wir jetzt glauben, dass die dann plötzlich, wenn sie in der Regierung sind, die Interessen von allen vertreten. Also das ist ja wirklich lächerlich. Ja? Also Beispiele noch und nöcher von allen Parteien, Aznar, Piqué, Felipe González selber, so der spanische Schröder. Sagen Gerhard Schröder, ja, himself, genau. Selbst die noch in der Regierung sitzen, Angela Merkel, die vertreten ganz offen und aggressiv die Interessen der Autokonzerne, decken die Verbrechen dieser Leute und die Lügen und die Skandale. Oder hier in Spanien haben wir das Beispiel von einem Waffenproduzenten, der dann Verteidigungsminister wurde und so. Also da ist alles dabei. Und die letzte Variante jetzt, die frühere, ich glaube, die war Regierungssprecherin unter Rajoy, wo die noch an der Regierung waren, die Soraya Sáenz de Santa María, also seit immer schon in der PP organisiert, ne? Wo die dann raus musste und ihren Status verlassen musste als Politikerin. Wohin ist sie dann gegangen? zu der größten, vielleicht oder eine der ganz größten Rechtsanwalts, wie sagt man da, Rechtsanwalts Klüngel, Kanzleien. Kanzleien, aber riesengroß. Ja, ja. Quattro Casas. Buffettes, sagt man. Und jetzt konkret, für wen arbeitet sie da innerhalb von Quattro Casas? Sie hat, wo sie noch an der Regierung war, sagen wir mal so, eine Vereinbarung zwischen der Zapatero-Regierung und den Produzenten von Sonnenenergie, Windenergie und so, hat die PPS durchgesetzt, dass der früher abgeschlossene Vertrag von der anderen Regierung noch außer Kraft gesetzt wird. Das heißt, die spanische Regierung muss jetzt Konventionalstrafen zahlen, hat, glaube ich, bis zu 40 Prozessen am Hals. 7 haben sie schon verloren. Und also aus der Staatskasse natürlich muss es dann bezahlt werden. Und genau diese Frau, ein Beispiel für diese Drehtüren, vertritt jetzt die Interessen der Konzerne, die gegen den spanischen Staat klagen, wegen der Maßnahme, die sie selber durchgesetzt hatte in der früheren Regierung. Ja, und die sagen dann zu den Separatisten, ihr wollt Spanien kaputt machen, ihr seid keine Patrioten. Ja, ja. Gut, kommen wir zu unseren Katastrophen im heutigen Niemandsland. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live your style, you are what you hear. Es ist Montag, der 2. Dezember 2019. Hier sind die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Die erste Meldung kommt aus Riad. Saudi-Arabien, das Kopfabschneiderregime, übernimmt die G20-Präsidentschaft. Interessant. Saudi-Arabien hat am Sonntag die G20-Präsidentschaft angetreten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, einen globalen Konsens in internationalen Fragen zu erreichen. Das sagt Kopfabschneide-Kronprinz Mohammed bin Salman. Ja, das ist der, der den Befehl gegeben hat, einen kritischen Journalisten in der Botschaft, in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul zerstückeln und dann in Kleinstteilen abtransportieren zu lassen. Das ist dieser Mann, der nun vor den Mikrofonen der Welt steht, ein guter Freund von Trump, Bolsonaro, Merkel und allen möglichen Regierungen. Und der sagt jetzt also, dass es einen globalen Konsens geben müsste. Meine Güte, das Erstkonservative heißt es immer so öffentlich. Wir sagen, das faschistische und das Apartheid-Regime, Königreich, löst Japan ab und ist das erste arabische Land an der Spitze der informellen Gruppe von Staaten, die die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer repräsentieren soll. Wegen der Menschenrechtslage in diesem Königreich gab es von verschiedenen Organisationen heftige Kritik an der geplanten saudi-arabischen Präsidentschaft, unter anderem von Amnesty International und Human Rights Watch und Hunderten und Tausenden anderen mehr. In den vergangenen Jahren ist Riad mit Brutalität und einer knallharten Hand gegen Oppositionelle vorgegangen. So wurden im November, nach Angaben von Menschenrechtlern, oh, ich musste jetzt gerade niesen. Ich bitte um Entschuldigung. Also, mindestens wurden 9 Journalisten aus dem Verkehr gezogen. Blogger und andere Aktivisten werden festgenommen. Frauen werden wegen fehlendem, mangelndem Tragen von Kopftuch oder Frauen, die frei durch die Straßen gehen, ohne dass ein männlicher Begleitschutz dabei ist. Die werden in den Knast gesteckt. Frauen, die protestieren, werden weggesperrt und gefoltert. Das ist Saudi-Arabien, meine Damen und Herren. Nächste Meldung kommt aus Madrid. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, haben wir gerade gehört, hat also kurz vor Beginn des UN-Klimagipfels in Madrid die schlimmsten Klimasünder der Erde zu stärkerem Einsatz aufgefordert. Ohne einzelne Länder zu benennen, das hat er nicht getan, betonte der 70-Jährige, Laut dpa, die größten Treibhausgasemittenten zeigten bei weitem nicht genug Ehrgeiz, um eine Wende einzuleiten. Von diesen Staaten erwarte er, dass sie bei der Klimakonferenz COP25 mehr Engagement zeigen als bisher. Das sagte Guterres vor Journalisten auf dem Madrider Messegelände IFERNA, wo die zweiwöchige Konferenz am heutigen Montag eröffnet wurde. Ein Problem ist natürlich auch das Auto und die fossilen Brennstoffe. Wie sieht's da aus? Die Deutschen halten am eigenen Auto fest. Diese Meldung kommt aus Essen und Frankfurt am Main. Ungeachtet aller Diskussionen um eine Verkehrswende halten die Deutschen bislang am eigenen Auto fest. Darauf weist das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen in einer am vergangenen Sonntag veröffentlichten Studie hin. Alternative Angebote wie Carsharing würden kaum angenommen. Dafür steige auch in den Großstädten der Autobestand immer weiter. Im laufenden Jahr kommen bei einem Bestand von 47,1 Millionen Autos demnach 567 Wagen auf 1000 Einwohner. 10 Jahre zuvor waren 1000 Menschen in Deutschland noch mit 504 Autos ausgekommen. Eine Meldung aus dem Greenpeace-Magazin. EU-Parlament ruft Klimanotstand für Europa aus. Die Schreckensmeldungen zur Klimaentwicklung reißen also nicht ab. In einem aktuellen Beitrag im Fachmagazin Nature warnen jetzt führende Klimaforscher, dass sogenannte Kipppunkte im Erdsystem noch schneller erreicht werden könnten und die globale Erwärmung dadurch noch drastischer ausfallen könnte. Der Tagesspiegel berichtet, das Risiko solcher unumkehrbaren Veränderungen sei bislang womöglich unterschätzt worden, so die Experten. Angesichts solcher Hiobsbotschaften sieht sich auch die europäische Politik unter Zugzwang. Am Donnerstag rief das Europäische Parlament den Klima- und Umweltnotstand für Europa aus. Rechtliche Konsequenzen folgen aus dem Beschluss zwar nicht, das haben wir auch nicht anders erwartet, aber der Feststellung kommt eine hohe Symbolkraft zu, wie die SZ schreibt. Noch nie hat ein ganzer Kontinent den Klimanotstand ausgerufen. Während Abgeordnete davon sprachen, die Erwartungen der europäischen Bürger zu erfüllen, kommentiert Zeit Online. Der Akt ist eher eine Art Nervenzusammenbruch, als dass er die Klimapolitik konkret weiterbrächte. Und hier sind die 100-Sekunden-Nachrichten aus der Tagesschau von heute. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Weltklimagipfel in Madrid. In den kommenden 2 Wochen werden Vertreter aus mehr als 190 Staaten erwartet, um über Maßnahmen zum Klimaschutz zu beraten. Der niederländische Ministerpräsident Rutte sagte, niemand dürfe die Augen vor dem verschließen, was gerade auf der Welt geschehe. Lösungen könnten nur gemeinsam gefunden werden. Merkel bespricht mit Bauern Agrarpolitik im Kanzleramt. Etwa 40 landwirtschaftliche Verbände und Organisationen sind eingeladen. Bei dem Treffen soll unter anderem der Insektenschutz thematisiert werden. Die Bauern hatten die Regierungspläne zuletzt immer wieder scharf kritisiert. Mindestens 80 Tote bei Kämpfen in Nordsyrien. Das berichten Aktivisten aus der Region Idlib. Truppen von Machthaber Assad sollen trotz einer vereinbarten Waffenruhe Rebellenstellungen angegriffen haben. Tausende Bewohner sind auf der Flucht. Maltas Premierminister Muscat kündigt Rücktritt an. Der Regierungschef zieht damit die Konsequenzen aus dem Skandal um die Ermordung der Journalistin Caruana Galizia. Muscat wird vorgeworfen, Mitglieder seiner Regierung gedeckt zu haben, die in die Tat verwickelt sein sollen. Caruana Galizia war 2017 in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Mehrere Tote nach Unwettern in Südfrankreich. Unter anderem starben 3 Einsatzkräfte des Zivilschutzes bei einem Hubschrauberabsturz. 2 Menschen wurden von den Fluten mitgerissen und kamen ums Leben. In Teilen Südfrankreichs riefen die Behörden dazu auf, Waldgebiete zu meiden. Das Wetter, viele Wolken und an den Alpen leichter Schneefall, in der Nordhälfte einzelne Schauer, größere Auflockerungen von den Küsten her und zwischen Main und Donau. -2 bis +8 Grad. Ja, vielen Dank an die ARD für diesen Überblick. Weiter geht's. Eine Meldung aus Berlin. Die Sozialdemokratie versucht sich irgendwie auf irgendeine Art zu erneuern. Die SPD-Basis entscheidet sich für Esken und Walter Borjans an der Spitze. Die bisherige Spitze unter Scholz wurde also abgewatscht und die Regierung damit indirekt angezählt. Es geht eigentlich darum, den Absturz der SPD in die Bedeutungslosigkeit zu stoppen. Man versucht jetzt also einen Linksruck. Die Mehrheit der SPD-Basis hat ihren Regierungspolitikern die Quittung für deren Weiter-so-Kurs ausgestellt. Das sagt die Junge Welt heute auf ihrer Homepage in einem Kommentar. Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter Borjans sollen die Partei aus der Dauerkrise führen. Ein halbes Jahr war die SPD auf der Suche nach einer neuen Spitze. 8 Duos und ein Einzelbewerber hatten sich auf 23 Regionalkonferenzen präsentiert. Die am Sonnabend ausgezählte Stichwahl gewannen Esken und Walter Borjans mit 53,06%. Ihre Konkurrenten, Befürworter des Regierungsbündnisses mit CDU-CSU, waren Vizekanzler Olaf Scholz und die Brandenburger Politikerin Clara Geiwitz. Sie bekamen aber nur 45,33% der Stimmen. Sich am Arm haltend, jubelnd, die beiden Sieger mit hochgerecktem Daumen im Berliner Willy-Brandt-Haus. Auf einem Parteitag am kommenden Wochenende will die designierte Spitze nun die Delegierten darüber abstimmen lassen, was jetzt so dringend umgesetzt wird, dass wir daran auch die Koalitionsfrage stellen. Das sagt Walter Borjans. Meldung aus Kolumbien. Der Schüler, der bei Protesten in Kolumbien am Sonnabend von einem Gummigeschoss der Polizei getroffen wurde, ist am Montagabend verstorben. Der 18-jährige Dylan Cruz sei trotz mehrtägiger Behandlung auf der Intensivstation an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben. Das teilte das Krankenhaus San Ignacio in der Hauptstadt Bogotá mit. In den vergangenen Tagen waren in verschiedenen Städten Kolumbiens zehntausende Menschen gegen die Regierung auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen geplante sogenannte Arbeitsmarkts- und Rentenreformen sowie die Gewalt gegen Aktivisten. Und eine Meldung aus Berlin. Es geht um eine Forderung des BRD-Außenministeriums. Nach Berichten über die Internierung von muslimischen Uiguren in China hat Bundesaußenminister Heiko Maas, der geht immer voran, wenn es um Menschenrechte geht, Beijing aufgefordert, für Aufklärung zu sorgen. China müsse seinen internationalen Verpflichtungen bei Menschenrechten nachkommen, sagte er am Dienstag in Berlin. Am Sonntag hatte das internationale Netzwerk investigativer Journalisten Dokumente veröffentlicht, die von der Kommunistischen Partei Chinas stammen sollen und die Existenz von Internierungs- und Folterlagern für Uiguren im Nordwesten der Volksrepublik sowie die systematische Verfolgung durch die Regierung in Beijing belegen sollen. Und bevor wir jetzt zu den Barcelona-Nachrichten kommen, noch eine Meldung aus Madrid. Da geht es um die Gedenktafeln. Die rechte Koalition im Stadtrat will eine Gedenkstätte, die die Anhänger Francos ehrt und lässt Tafeln für die Opfer der Diktatur zerstören. Eine unglaubliche Angelegenheit. Madrids Bürgermeister José Luis Martínez Almeida hat die Gedenkstätte für Opfer der Franco-Diktatur am Friedhof der spanischen Hauptstadt zerstören lassen. Die Tafeln mit den Namen von 2936 zwischen 1939 und 1944, also nach dem Krieg, an der Friedhofsmauer Erschossenen wurde entfernt und dabei beschädigt. Martínez Almeida, dessen Koalition aus seiner konservativen Partido Popular PP und den rechtsliberalen Ciudadanos CS dank Unterstützung der rechtsextremen Fox seit Juli die Geschicke der Stadt lenkt, will stattdessen eine neue Gedenkstätte errichten. Dort sollen auch die Namen von Franco-Anhängern stehen, die bei dem Putsch gegen die Spanische Republik im Jahr 1936 Opfer der Verteidiger der Demokratie wurden und so weiter und so weiter. Wir kennen diesen Diskurs der Faschisten und der Neofrankisten und er wird nicht besser, indem sie den behaupten. Nur das Problem ist, jetzt haben sie leider sehr viel Macht und können leider im Moment sehr viel Unheil anrichten. Das zerstörte Denkmal wurde im Mai von Martínez Almeidas Vorgängerin Manuela Carmena von der linksalternativen Más Madrid mit Kosten von 300.000 Euro in Auftrag gegeben. Zwar gewann Carmena im Mai die Wahlen, doch das Bündnis der Rechtsparteien mit den Rechtsextremen hält im Stadtrat eine Mehrheit. Kaum im Amt ließ Martínez Almeida also die Bauarbeiten kurz vor Abschluss stoppen. Das ist dieselbe Geschichte wie gerade auch mit den Klimamaßnahmen in Madrid. Eben die Bewegungsfreiheit für stark verschmutzende Autos und Schutzzonen einzurichten, all das wird wieder zerstört und rückgängig gemacht. Die Stadtverwaltung will jetzt alle Opfer, wie sie immer sagen, gleichermaßen ehren, um neues Unrecht zu vermeiden. So reden die Faschisten daher. Martínez Almeida beruft sich auf ein nicht verbindliches Dokument der mittlerweile aufgelösten Kommission für geschichtliche Erinnerung. Diese empfahl nach Klage der Rechtsparteien, beider Seiten des Bürgerkriegs zu gedenken, allerdings in zwei unterschiedlichen Gedenkstätten. Ja, das ist die heilige Dreifaltigkeit der Rechten hier in Spanien, PP, Ciudadanos und Vox. Also schon aus diesem Grund müsste, genau wie in Deutschland, wenn die vorhaben, dass die SPD weiter nach links rücken muss, eindeutig Position beziehen muss, wenn sie überhaupt noch was repräsentieren will in Zukunft. Genauso ist es hier in Spanien natürlich auch. Ne? Allein schon wegen dieser Gefahr von der Rechten müsste die SPD, die sozialistische Partei hier genauso entschlossen vorgehen und eindeutig Position beziehen. Aber gut, auf der anderen Seite, wir sind ja echt blöd und kennen uns auch ein bisschen in der Geschichte aus. Trau einem Sozialdemokraten, ja, da sind wir schon so und so und so oft auf die Nase gefallen. Aber gut, versuchen muss man es auf jeden Fall. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 2. Dezember 2019. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Die erste Nachricht betrifft die Wasserversorgung der Stadt. Das strategisch wichtige Allgemeingut Wasser bleibt in Barcelona fest in privater Hand. Der oberste Gerichtshof, Tribunal Supremo, entschied am vergangenen 20. November, dass die Umstände, unter denen die Wassergesellschaft der Stadt 2012 privatisiert wurde, durch die sogenannte Sociedad d'Aguas Mixtas korrekt gewesen war. Damals wurde die Wasserversorgung Barcelonas und von 22 im Großraum Barcelonas angeschlossenen Gemeinden privatisiert. Der Richterspruch gibt der Agbar-Gesellschaft Recht und bedeutet einen schweren Schlag gegen die feste Absicht des Rathauses unter Ada Colau, die Wasserversorgung wieder in municipale, städtische, also öffentliche Hände zu bekommen. Verkehrsprobleme. 320.000 Barcelonesen verlieren 2 Tage pro Jahr durch das Feststecken im Verkehrsstau. Die Automobilgesellschaft RAC, RACC, hat diese Statistik vor wenigen Tagen veröffentlicht. Also 15 Millionen Stunden sind das und 47 Stunden im Durchschnitt pro Auto bzw. pro Fahrgast bzw. pro Bus. Eine unglaubliche Zahl an Stunden. Nächste Meldung. Der Russe kommt. Der Russe ist schuld. Eine Eliteeinheit des russischen Geheimdienstes wurde laut einer Information der spanischen Staatsanwaltschaft im Großraum Barcelona identifiziert. Die Spionagetruppe ist die Einheit 29155 und soll laut Staatsanwaltschaft zur Destabilisierung Europas beitragen. Aus Separatistenkreisen um den geflohenen Präsidenten Puigdemont soll es zu Kontakten mit russischen Agenten gekommen sein. Man habe versucht, nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung im illegalen Referendum vom September 2017 von Russland anerkannt zu werden. Da hat es tatsächlich Kontakte gegeben, Die Anwesenheit, also einer russischen Elite-Spionagetruppe auf spanischem Boden, wurde zuerst in russischen Medien veröffentlicht, bekam aber dann internationale Bedeutung, nachdem die New York Times darüber berichtet hatte. Im Februar 2019 soll sich der Spion der GRU, die GRU, das ist die Hauptintelligenzdirektion, das ist die Nachfolgeorganisation des KGB, GRU hieß das schon hier im Spanischen Bürgerkrieg übrigens, sehr interessant, Denis Sergejew, der eigentlich Fetodorf heißt, soll sich mehrere Male hier in Barcelona aufgehalten haben und auch mit Separatistenführern getroffen haben. Thema Gewalt gegen Frauen. Eine Großdemonstration gegen Gewalt an Frauen gab es am vergangenen Montag hier in Barcelona, an der ca. 12.000 Menschen teilnahmen. Ich habe da gleich eine kleine Reportage vorbereitet. Ich war da und habe versucht, diese Demo zu schildern. In ganz Spanien gab es zahlreiche Demos und Kundgebungen mit dem gleichen Ziel, nämlich gegen die zunehmende Gewalt und den Feminizid zu protestieren und vorzugehen. Es ist der internationale Tag gegen die Gewalt an Frauen und wir befinden uns hier am Paseo de Gracia, Ecke Gran Vía. Die Leute kommen ganz langsam diesen langen, riesigen Paseo de Gracia runter. Ich mische mich mal unter das Volk und lege mal mein Ohr an die Schiene der Geschichte hier in dieser Demo. Junge Frauen, sehr viele Frauen. Dazwischen auch Männer unter anderem. Und wir wissen ja nun, die Situation ist ernst, immer ernster. Über 100 ermordete Frauen allein in diesem Jahr durch die Hand ihrer sogenannten Lebensgefährten, Partner, Eheleute, Ehemänner. Das ist ein Negativrekord. Wir haben gedacht, es wird immer besser, aber nein, es wird immer schlechter. Es sind relativ wenige gemalte Pappschilder, wie auf anderen Demos. Man sieht sehr wenige. Pro Aggressions contra les donas hier. Stoppt die Aggressionen gegen die Frauen, sagt ein großes lila Transparent. Wir haben hier Pro Terrorisme Masclista, stoppt den machistischen Terrorismus. Hier ein Transparent von ein paar älteren Damen, die Veteraninnen der Bewegung. Das ist also ein sehr, sehr langer Demonstrationszug. Die meisten Leute sind weit unter 30, sehr viele ganz junge, 20, 17, 18, 19-Jährige. An diesem kühl, feucht, kalten Herbstabend hier, an diesem 25. November. Es ist 7:30 am Abend. Ich stehe hier immer noch. Thema Kurtaxe. Die Taxa Turistica wird in Zukunft 4 Euro pro Tourist und Übernachtung betragen. Das Geld wird den Rathauskassen zugutekommen. Die wichtige Zustimmung der Generalitat zu dieser Maßnahme ist nun endlich erfolgt. 20 Millionen Euro pro Jahr kommen so der Stadt, wie gesagt, zugute, um das Geld für verbesserte Infrastruktur und Beseitigung der durch den Tourismus verursachten Schäden zu investieren. Thema Weihnachtsbeleuchtung. Pünktlich zum Beginn des Black Friday-Konsumrausches gingen vergangene Woche in Barcelona die Weihnachtsbeleuchtungen in zahlreichen Straßen an. Dieses Jahr wurden zudem die Beleuchtungszeiten ausgedehnt. Sie werden schon um 17.30 Uhr angeschaltet, statt erst um 18 Uhr und zwischen 23 und 24 Uhr ausgeschaltet, statt spätestens um 23 Uhr. Auch gibt es dieses Jahr zum ersten Mal einen Tourismusbus, Achtung, der nachts fährt, damit die Touristen durch die erleuchteten Straßen kutschiert werden können. Und oh, wie schön ist das alles hier, wie schön leuchtet das weihnachtliche Barcelona, staunen können. Und kommen wir zum Thema Krippe. Pesebre, das berühmte Pesebre hier an der Plaza San Jaume, steht wieder. Dieses Jahr gibt es dort eine Art Installation aus Holzkisten und Schrankelementen, in denen Weihnachtsobjekte und Familienerinnerungen ausgestellt sind. Das Rathaus hat bereits viel Kritik geerntet. Viele Besucher bezeichnen die Installation als geschmacklos, peinlich, das sieht ja aus wie ein IKEA-Möbellager und was man da alles hört. Mir persönlich gefällt diese Krippe Pesebre sehr gut, denn sie zeigt einen Ausschnitt aus dem Alltagsleben vieler Familien vor den Weihnachtstagen, wenn sie die Kisten mit dem Christbaumschmuck oder den Figuren für die Krippe auspacken und Erinnerungen hochkommen an vergangene Weihnachtsfeste, als die Oma noch lebte oder klein Pablito sein erstes Fahrrad geschenkt bekam und so weiter. All dies soll die Installation assoziieren. Ich finde, das ist eine tolle Sache, aber wohl, das kann ich auch verstehen, nicht jedermanns Geschmack. Die Leute hängen an den Traditionen und wollen halt eine Krippe sehen mit biblischen Figuren und so weiter. Aber die können sie nebenan sehen, es gibt genug Krippen noch an anderen Orten, wo man das sehen kann. Die Krippe ist übrigens das Werk der Künstlerin Paula Bosk. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, ja, die Krippe. Aber gut, die Ada Colau wird für diesen Krippenstall oder wie sagt man auf Deutsch, dieses Krippe, ne, oder? Die Krippe, ja, so. Die Weihnachtskrippe. Ja, genau. Wird sie natürlich kritisiert, von wem? Besonders von den Rechten. Das ist ja eine Beleidigung, sowas. Das sieht aus wie ein IKEA-Zimmer. Und dann wird sie von denen angeschossen, das ist ein Angriff auf die Katholiken, sowas als Pesebre, als Krippe darzustellen. Und einer von diesen Idioten, sage ich mal, ist eben dieser Bürgermeister in Madrid, der die dortige linke Bürgermeisterin dann ersetzt hat. Und er hat natürlich dort auch eine Krippe, ein Pesebre, aber eine eben von den traditionellen, wo die Mutter Gottes dann mit schmachtendem Blick das Jesu-Kindlein betrachtet und der Josef mit dem Schlapphut steht dabei, hat so einen Heiligenschein um, weil man bei dem ja nicht wirklich weiß, ob er der Vater war oder der Heilige Geist. So eine Krippe hatte der da in Madrid. Und was ist ihm noch als besondere Zutat eingefallen? Irgendwo hat er da eine spanische Flagge deponiert, oh Gott, in dieser Krippe. Ja. Josef und Maria hatten die ja auch dabei, ne? Das sagt ja die Legende. Die hatten eine spanische Flagge damals, vor über 2000 Jahren in Bethlehem im Stall. So eine Dumpfbacke. Idioten kritisieren dann die Colau. Ja. Ich meine, gut, man kann das kritisieren. Jeder hat das Recht zu kritisieren, aber man muss nicht beleidigend sein und ausfallend werden wie diese Rechtsradikalen. Man kann das kritisieren. Jeder kann sagen, das gefällt mir nicht, aus den und den Gründen. Aber warum beleidigen? Warum die Leute beschimpfen, das ist eben rechtsradikaler Kloakenton und den wollen wir wirklich nicht hören. Einer von denen, der ist also noch weiter rechts als dieser Bürgermeister in Madrid, der zweite Mann von Vox, von dieser rechtsradikalen Partei, und der hat natürlich auch diese Krippe von Colau kritisiert und hat gesagt, das ist ja unheimlich hässlich, was die da hingebaut hat. Das ist genauso wie sie. Ja. Ja. Das war der von Vox. Ne? Gut, kommen wir zur letzten Meldung aus dem Barcelona-Katastrophenblock oder Nachrichtenblock. Es geht um die Anti-Machismus-Kampagne des Rathauses. Auch hier gibt es Kritik und Ärger. Die vom Rathaus initiierte Kampagne gegen machistische Gewalt hat Wellen der Empörung wegen eines Videospots ausgelöst. Die Polemik entzündete sich am Sprachgebrauch des Castellano und des Katalanischen. Hört, hört. In einem Spot spricht ein Sexist Spanisch, während dann der Gute oder die Guten, die ihm sein Verhalten vorwerfen, das auf Katalanisch tun. So sieht's mittlerweile aus. Ist das nun Absicht? Ist das Zufall? Widerspiegelt das eine Realität? Ciudadanos und PP sind empört und fordern die Rücknahme des Videos. Der Spot lege nahe, dass Machismus mit der spanischen Sprache identifiziert werde. Das sagen sie. Man sieht also drei junge Männer. Zwei kommentieren ein Foto über eine gewisse Laura und sagen, «Sí, es la Laura. Tío, buf, vaya tetas.» Gut. Der gute und erzogene Junge rügt das Verhalten dieser beiden Strolche auf Katalanisch. Quatsch, sagt die Bürgermeisterin Ada Colau. Dahinter stecke keine Absicht. Man hat Colau natürlich, die ist an allem immer schuld, gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Sie sagt, die Schauspieler sprechen eben in der Sprache, die sie selbst gewählt hätten. Soweit ist die Kampagne El Presente es Feminista. gegen ihre erste Hürde geprallt. Oscar Ramirez von der PP sagt, das Rathaus etabliert sexistische Stereotypen, die an eine Sprache gekoppelt werden, nämlich das Spanische. Okay, hier kann man wirklich kritisieren, da hätte man dran denken müssen und sollen. Das hätte vorher jemandem auffallen sollen, damit man das wirklich vermeidet. Hiermit beende ich den Katastrophenblock. Wir bringen ein Lied und dann kommt noch Kino. So traurig heute Nacht und du lachst dazu. Feins lieb, die schwarze Jacke hängt die Schultern ab mir wieder. Waren schon so früh, das Dunkel fängt uns und die Kälte die Glieder. In deinen Augen glimmt noch leis der Sommer voller Ruhe. Ich wein, weil ich nicht weiter weiß und du lachst dazu. Das war es also schon, der Sommer ist vertrieben, die Vögel sind auf und davon und wir sind hier geblieben. Fremd zieh ich ein, fremd zieh ich aus, ich weiß nicht, was ich tu. Heute Nacht verwelkt ist mein Zuhause und du lachst dazu. Feins lieb, komm stirb mit mir ein Stück. Sie müd, die Blätter schunkeln. Wir drehen das Jahr doch nicht zurück und sehen uns nicht im Dunkeln. Lass in den Kommen bleiben gehen, zertanzen uns die Schuhe. Ich will noch so viel Himmel sehen und du lachst dazu. Die letzte Viertelstunde des Niemandslandes ist angebrochen. Es geht wie immer um Kino. Was gibt's da? Ich habe gratis Kino in Barcelona auf der großen Leinwand und wo? Natürlich im Goethe-Institut an diesem Mittwoch übermorgen um 19.30 Uhr. Titel: Berlin is in Germany. oder Berlin, wie wahrscheinlich. Also typisch deutscher Titel. John F. Kennedy. Aus den 90ern. Ja, ja. Bueno, der Film konkret ist von einem Deutschen, Hannes Stöhr, der hat in Berlin da an der Kunstakademie oder Filmhochschule oder wie das heißt, studiert. Ich glaube, das war sein erster größerer Film vom Jahr 2001. Also da geht es um den früheren DDR-Bürger Martin Schulz, der kam wegen Totschlag noch zu DDR-Zeiten in den Knast und kommt dann nach mehr als 10 Jahren raus und wird entlassen in ein Land, das er überhaupt nicht kennt. Ja. Weil die Bundesrepublik da die alte DDR inzwischen annektiert hat. Ne? Die Frau ist weg, die lebt mit einem neuen Partner zusammen, wenn ich mich recht erinnere, in West-Berlin. Und sein Sohn kennt er überhaupt nicht. Ne? Also überhaupt sich im Alltag auch zurechtzufinden, ist ungeheuer schwer. Und natürlich gibt es auch in diesem neuen Deutschland eine Polizei. Der Film ist trotzdem keine Tragödie, man muss sogar manchmal offen lachen und noch öfter schmunzeln und grinsen. Also lohnt sich auf jeden Fall, übermorgen im Goethe um 19.30 Uhr, Originalversion und Eintritt frei. Auch ich kann einen Film empfehlen, der auch frei und gratis zu sehen ist im Internet. Es ist ein Tatort. Der Tatort heißt Querschläger. Der wurde übrigens jetzt am Wochenende erst ausgestrahlt. Und der zeigt eine tolle und spannend gemachte Handlung um die Kommissare Thorsten Falke und Julia Gross, die ermitteln. Und zwar geht es um einen Heckenschützen, der schießt auf einem Autohof auf einen LKW-Fahrer. Dann flüchtet der Täter unerkannt. Wie gesagt, die beiden Kommissare ermitteln. Und es geht um das Umfeld einer sehr dubiosen Spedition. Und die Frage ist nun, handelt es sich um einen psychisch gestörten Einzeltäter oder um eine Auseinandersetzung im Trucker-Milieu? Wie gesagt, der Tatort ist frei zu sehen. Ich weiß nicht, ob Sie, meine Damen und Herren, Tatort-Fans sind. Wir sind es schon seit langem. Ich gucke also ab und zu die Tatorte, die kann man ja alle sehen, im Streaming auf der ARD oder auf dem ZDF. Und das lohnt sich schon. Und außerdem, wer kennt sie nicht? Die Tatort-Melodie. Was auch interessant ist, es gibt auf der Homepage von der ARD, wenn man da zu Kultur geht und dann zu Film und Tatorte, gibt es eine Hörfassung. Das heißt, man kann den ganzen Tatort auch als Hörspiel sehen. Und das ist schon eine Wucht. Also wer da in der Küche beim Spülen oder in der Autowerkstatt beim Reparieren seines Motors gerne etwas hört und sich unterhalten lässt mit spannendem Hörstoff, dem empfehle ich diesen Tatort Querschläger. Toll sind auch die Kommissare. Aufmachen und langsam rauskommen! Mach auf! Hey, mach auf! Es geht um einen LKW-Fahrer, der, wie gesagt, zum Anhalten gezwungen wird von der Polizei bei einer Routinekontrolle. Ich hab Durchfall. Der hat Durchfall. Was? Ich muss kacken. Gut, also der ist durchgefahren bei der Polizeikontrolle, angeblich weil er Durchfall hat und kacken muss. Alles klar, komm. Danke. Interessant ist auch der lockere Ton und auch für alle Leute, die Deutsch lernen und solche spannenden Krimis benutzen wollen zum Lernen, denen empfehle ich natürlich auch die Untertitel zu aktivieren. Die deutschen Untertitel, dann kann man das Gehörte auch nachlesen gleichzeitig. Die Untertitel sind meistens sehr treu den gesprochenen Dialogen und das ist schon eine ganz tolle Sache. Jeg sender en hilsen til alle lytterne av dette radioprogrammet. Ingenmannsland. Niemandsland 91.4 FM, der Tatort Querschläger, ausgestrahlt am 1.12.2019. Hat's nicht geschafft. Im ersten Programm. Schützt vom Untergang von Ländern, schützt die Mitte vor den Rändern, schützt vor Rot und Schwarz und Braun. Schützt Picasso, Rubens, Dürer, schützt das Leben unserer Führer, wenn sie uns die Zukunft bauen. Stacheldraht, Elektrozaun, etwas Sicheres gibt es kaum, etwas Besseres hat die Welt doch wohl niemals hergestellt. schwer geschnitten. Stacheldraht, Elektrozaun, etwas Sicheres gibt es kaum. Etwas Besseres hat die Welt doch wohl niemals mehr geschnitten. Jo, das war's für heute. Wir sind ans Ende unserer Sendung angelangt. Alles Gute. Ja, tschüss für nächste Woche und über und übernächste auch. Besonders für diese drei Wochen. Also keine Geschenke kaufen, nichts kaufen, nicht konsumieren mit den Kindern dann am Weihnachtsabend. Lieber im Wald einen Tannenbaum angucken und den Kindern ein bisschen was erzählen über Flora und Fauna. Das ist doch ein besseres Geschenk als unter einem abgehackten Tannenbaum irgendwelche sinnlosen Geschenke anzuhäufen, die dann ein paar Wochen später wieder auf dem Müll landen, oder? Ja, das klingt rationell, nur die Realität ist hier auch wieder eine andere. Gut, von 5000 Kindern wird vielleicht ein Kind dieser Geschichte zustimmen. Das ist die triste Realität. Man muss nicht so radikal sein und den Kindern gar nicht schenken. Man kann ihnen Produkte aus Naturstoffen schenken, wenn man ihnen etwas schenken will. Man kann ihnen gute Bücher schenken aus Recyclepapier. Man kann den Kindern etwas vorlesen. Man kann mit den Kindern schöne Orte besuchen. Und man kann ihnen Bioplätzchen unter den Weihnachtsbaum legen. Unter einen ökologischen Weihnachtsbaum, der sowieso gefällt würde. Gut, meine Damen und Herren, das war's. Tschüss, Agur, Adeo. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Mittwoch irgendwann im Podcast sein. Bis dahin, alles Gute, bleiben und werden Sie glücklich. Agur, Adeo, Adios, tschüss. Kann ich das Faulsein ertragen? Ich weiß.